immer mit dem Wind sich drehen. Niemals für was gerade stehen. Immer buckeln, immer kuschen, immer jaulen mit den Luschen. Immer mit der Herde ziehen, niemals in die Wälder fliehen, abseits von den alten Pfaden, Neuland unter Füßen haben. Immer nur ganz gerade denken, niemals ein Stück Herz verschenken, nicht mehr wissen, wie fühlt Sand sich denn an in deiner Hand. Schaust du nur zum Horizont, hast du lange nichts gekonnt. Trau dich, denn die Erdenferne ist viel näher als die Sterne. Trau dich, denn die Erdenferne ist viel näher als die Sterne.